Wir werden es zu verhindern wissen, dass aus den Reihen der Nicht-Juden hochbegabte Persönlichkeiten erstehen. Und sollten sie dennoch vorhanden sein, so wird sie die von uns geleitete Masse nicht hochkommen lassen und sie bei der erstbesten Gelegenheit niederschreien. Dass ihre Herrschaft eine Schreckensherrschaft sein wird, geben sie unumwunden zu. Unser Reich, das im Wege friedlicher Eroberungen gegründet wird, darf die Schrecken des Krieges durch weniger bemerkbare, aber umso wirksamere Strafen ersetzen. Es muss die Schreckensherrschaft den Terror errichten, um einen blinden und unbedingten Gehorsam zu erzwingen. Die Grundlage der jüdischen Weltherrschaft werden Wirtschaftskriege bilden. Die Arbeiter werden wir veranlassen, erhöhte Lohnforderungen zu stellen. Deren Bewilligung wird ihnen aber keinerlei Vorteile bringen, da wir gleichzeitig die Preise der wichtigsten Lebensmittel und sonstigen Gegenstände des täglichen Bedarfs verteuern werden. Wir werden die Grundlage der Erzeugung der Landwirtschaft und Gewerbe künstlich tief unterwühlen, indem wir die Arbeiter an Gesetzlosigkeit und Trunksucht gewöhnen. Die Nichtjuden werden wir zu einem großen Aufwand verleiten, der in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen steht und schließlich in ein üppiges Leben ausartet. Auf jeder zweiten Seite ist in diesem Bericht der Weisen von Zion von den Freimaurerlogen die Rede. Bedeutsam ist folgender Satz: Es versteht sich von selbst, dass wir Juden allein und sonst niemand die Tätigkeit der Freimaurer leiten. Wir allein wissen, welchem Ziele sie zusteuern, wir allein kennen den Endzweck jeder Handlung. Die Nichtjuden dagegen haben keine blasse Ahnung von diesen Dingen. Auch wer die ganzen Unruhen auf der Welt anzettelt, erfahren wir nun aus dem Munde der Weisen von Zion selbst. Wenn die Welt von Unruhen geplagt wird, so heißt das, dass wir Juden diese Unruhen hervorrufen mussten, um das allzu feste Gefüge der nichtjüdischen Staaten zu zerstören. Kommt es irgendwo zu einer Verschwörung, so steht an der Spitze derselben sicher kein anderer als einer unserer treuesten Diener. Auch von Kriegen, sogar vom Weltkrieg, ist bereits 1897 die Rede. Sobald ein nichtjüdischer Staat es wagt, uns Widerstand zu leisten, müssen wir in der Lage sein, seine Nachbarn zum Kriege gegen ihn zu veranlassen. Wollen aber auch die Nachbarn gemeinsame Sache mit ihm machen und gegen uns vorgehen, so müssen wir den Weltkrieg entfesseln. An anderer Stelle heißt es: Wir wollen unseren Plan zur Niederringung der nichtjüdischen Staaten in wenige Worte zusammenfassen. Einem von ihnen werden wir unsere Macht durch Mordanschläge, also durch Schreckensmänner, durch den Terror beweisen. Vom Fürstenmord wird auch sonst noch mehrmals gesprochen. Die Täter waren blinder Hammel der uns zur Verfügung stehenden Erde, die man leicht durch einige freiheitliche Redewendungen verleiten kann, wenn man diesen einen politischen Anstrich gibt. Aber nicht bloß um Anschläge gegen die Throne Europas handelt es sich. Jeder, der ihnen, den Juden, in den Weg tritt, hat dasselbe Schicksal zu gewärtigen. Sein Tod wird beschleunigt. In den Berichten der Weisen von Zion heißt es diesbezüglich wörtlich: In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, dass niemand außer unseren Glaubensbrüdern den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber. Sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. 15. Sitzung, 114. Seite des angegebenen Werkes. Mit welcher Bestimmtheit die Juden mit der ihnen von ihren Propheten verheißenen Weltherrschaft rechnen, geht aus folgenden Sätzen hervor. Wir Juden rechnen damit, alle Völker für die Errichtung eines völlig neuen Staatsgebäudes zu gewinnen, das uns schon lange vorschwebt. Deshalb müssen wir vor allem dafür sorgen, dass unsere Führer Persönlichkeiten sind, die mit einer beispiellosen Kühnheit und Geisteskraft auf ihr Ziel losgehen. Also etwa so wie Lenin, Bela Kuhn, Kurt Eisner und so weiter. Der Umsturz soll gleichzeitig in allen Staaten vor sich gehen. Haben wir endlich die volle Herrschaft erlangt, so werden wir dafür zu sorgen wissen, dass gegen uns, die Juden, keinerlei Verschwörungen stattfinden können. Wir werden unbarmherzig jeden hinrichten lassen, der sich mit der Waffe in der Hand gegen uns und unsere Herrschaft auflehnt. Jede Gründung eines neuen Geheimbundes wird gleichfalls mit dem Tode bestraft werden. Die jetzt bestehenden Geheimbünde, die Freimaurerlogen, die uns alle wohlbekannt sind und uns gute Dienste geleistet haben und noch leisten, werden wir sämtlich auflösen. Ihre Mitglieder sollen in weit von Europa entfernte Erdteile verbannt werden. So werden wir vor allem mit denjenigen nichtjüdischen Freimaurern verfahren, die zu tief in die Geheimnisse unserer Logen eingedrungen sind. Wer aber aus irgendeinem Grunde begnadigt wird, muss in ständiger Angst vor der Ausweisung leben. Auch vom Kommunismus ist gelegentlich die Rede. Die Weisen von Zion machen sich lustig über das viehische Gehirn der Nichtjuden, die den Gedanken der allgemeinen Gleichmacherei, der doch gegen das oberste Naturgesetz verstößt, überhaupt ernst nehmen können. Auch dieses Schlagwort wird nur in die Massen geschleudert, um die nichtjüdischen Völker zu betören, zu verwirren und das allgemeine Chaos herbeizuführen. Die nichtjüdischen Volksmassen sollen durch gegenseitige Verhetzung der vollständigen Gesetzlosigkeit und der Verzweiflung verfallen, damit sie schließlich gezwungen sind, selbst den Juden die Herrschaft anzubieten. Und das sollen die Zionisten wollen? Ist denn der Zionismus nicht eine jüdisch-nationale Bewegung, die sich zum Ziel setzt, alle Juden in einem rein jüdischen Staat zu vereinigen, der in Palästina neu errichtet werden soll? Dies ist zwar die landläufige Anschauung, aber sie ist unrichtig. Der Judenstaat Zion soll nämlich bloß den überschüssigen Teil der armen Juden aufnehmen, besonders aus Russland. Darüber hinaus soll dieser Judenstaat später die Hausmacht des jüdischen Herrn der Welt bilden. So unglaubwürdig es auch klingen mag, wir müssen es glauben, denn die Weisen von Zion sagen es selbst. Und überdies, stehen wir denn nicht schon mittendrin in der Gesetzlosigkeit, im allgemeinen Chaos? Wie sagten doch die Weisen von Zion, kein Staat darf zu innerer Ruhe und Kräftigung kommen. Deshalb wurde ein Stand gegen den anderen aufgehetzt, deshalb wurden politische Verbrechen verherrlicht, die Rechtsprechung untergraben, das Volk planmäßig entsittlicht, die Geistlichkeit der Nichtjuden in den Augen der Massen herabgesetzt, der christliche Glaube lächerlich gemacht. Wohlgemerkt, nur der christliche Glaube, niemals der jüdische.